Sag mal, ihr mit euren kurzen Haaren, schwarze Bomberjacke und Aufnäher, ihr seid doch kein Rocker. Was seid ihr da für ein Verein? Ach so, ja, warum da nicht?